Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 189, an Goethe, Montag, 11. Juli, Nachmittag, 3 Uhr. Vor 2 Stunden erfolgte die Niederkunft der kleinen Frau über Erwarten geschwind und ging unter starkes Beistand leicht und glücklich vorüber. Meine Wünsche sind in jeder Rücksicht erfüllt, denn es ist ein Junge, frisch und stark, wie das Ansehen es gibt. Sie können wohl denken, wie leicht mir's ums Herz ist, umso mehr, da ich dieser Epoche nicht ohne Sorge, die Krämpfe möchten die Geburt übereilen, entgegensah. Jetzt also kann ich meine kleine Familie anfangen zu zählen. Es ist eine eigene Empfindung und der Schritt von 1 zu 2 ist viel größer, als ich dachte. Leben Sie wohl, die Frau grüßt, sie ist, die Schwäche abgerechnet, recht wohl auf. SCH